der Morgen graut, es wünscht sich tot, ich halte es fest und sag zu ihm: Halt in den Himmel hoch dein kleines Licht, in seinem fahlen Glanz erkennt man ein Gesicht, es ist nicht schön, zeigt und verhüllt dein Leben, voller Narben, frei von Glück und kein Zurück. Selbst entrückt am Rand der Welt, nur mehr ein Schritt. Ein Stückchen Fleisch zu wahrem Leid lässt hinter sich die Einsamkeit, als eine Stimme zu ihm spricht, zu spät es springt und hört sie nicht. Halt in